gefragt, was ihr gleich hört. Die Sendung mit dem Nerd. Herzlich willkommen bei einer dritten Ausgabe von Die Sendung mit dem Nerd. Genau. Ich bin Steffen und ihr kennt mich vielleicht aus so wunderbaren Sendungen wie, Ja, was ist in den letzten 4 Wochen alles so passiert? Es war alles sehr ereignisreich bei mir und ich fange vielleicht einfach mal bei dem an, was ich beim letzten Mal, besser gesagt, auch so vollmundig angekündigt habe, nämlich meine Reise nach Dortmund. Dort bin ich ja aufgetreten im Rahmen der sogenannten Christmas Chiptune Gaming Retro Weihnachts-Christmas-Party im sogenannten FZW in Dortmund, was ich gar nicht wusste, was schon auch ein relativ bekanntes und beliebtes Location-Dingsy ist. Ja, und was hat da stattgefunden? Also das war jetzt nicht so, wie ich es erwartet hätte, irgendwie eine Tanzveranstaltung, sondern das war eine Veranstaltung von einem Laden namens Donkey Gaming. Und Donkey Gaming geht also hin und stellt also einen ganzen Raum voll mit Videospielkonsolen und ähnlichem Zeugs eben auf und links und rechts in der Location waren also überall Bildschirme und Videospielkonsolen aufgebaut und wir Musiker, darunter auch Tronimal und R. Sonic hieß der junge Mann, glaube ich, und eben auch ich, wir haben da mehr oder weniger für die musikalisch passende Untermalung gesorgt und also nichts anderes war das. Das war jetzt keine große Tanzveranstaltung oder sowas, sondern wie gesagt, so ein Retro-Spieleabend mit Tetris-Meisterschaft und ach, hast du nicht gesehen, und Verlosung, da war noch eine Buchlesung, genau, also da war noch ein Mädel da, was irgendwie noch ein Buch geschrieben hatte, so ein Psychothriller und so weiter und so fort. Und ja, keine Ahnung, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie der Tag so für mich verlaufen ist. Also ich bin nachmittags irgendwann aus Rheine losgefahren mit dem Ziel Dortmund. Und Dortmund zu erreichen ist halt wirklich super unkompliziert, weil du steigst irgendwie in Rheine in die Westfalenbahn, fährst bis nach Münster. In Münster hast du dann auch ausreichend Zeit, in die bereits wartende Eurobahn zu steigen. Die fährt dann von Münster bis nach Dortmund. In Dortmund steigt man dann einfach aus. Ich hatte mir dann schon vorsorglich eine Wegbeschreibung ausgedruckt, auf der dann stand Richtung Süden. Das heißt, dass für mich der Nordausgang am Dortmunder Hauptbahnhof erstmal nicht in Frage kam. Das war ja schon mal ganz klar. Dann bin ich der Wegbeschreibung folgend dann auch tatsächlich losgelaufen und habe dann tatsächlich innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten oder sowas an der Location gestanden und war total perplex, dass ich mich überhaupt nicht verlaufen hatte. Das ist irgendwie noch nie passiert. Vor allem, weil ich mich damals ja auch in Berlin dann erstmal sofort verlaufen hatte, ohne irgendwie zu wissen, wo ich jetzt gerade wirklich bin. Nun ja, aber das war da also überhaupt gar kein Problem und das hat mich persönlich also schon sehr gefreut. Was soll ich sagen? Also Location war von außen relativ klein. Also man hat irgendwie so eine kleine Kneipe, so eine kleine Bar gesehen, wo also schon viel los war. Da standen also auch schon Stühle rum für die bevorstehende Lesung. Dann kam man so in den Eingangsbereich rein. Da wurde ich erstmal aufgehalten, weil ich natürlich blauäugig, wie ich war, erstmal reingelaufen bin. Und dann musste ich dann dem Veranstalter erstmal erklären, dass ich irgendwie gebucht worden war zum Auftreten. Der hat mich dann witzigerweise auch sofort erkannt. Das fand ich ein bisschen seltsam. Der wusste dann sofort, wer ich war. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Das war aber dann auch der Veranstalter, der da an der Kasse saß. Und dann bin ich dann halt rein, habe meinen, in Anführungszeichen, meinen Kontakt dann auch tatsächlich getroffen, den Jörg, a.k.a. Tronimal. Den kenne ich jetzt seit, sage und schreibe, 5 Jahren oder so, sehr stark übers Internet. Ich bin auf einer seiner Veranstaltungen mal aufgetreten, das war 2010 in Wuppertal, im AZ heißt das, glaube ich, oder hieß das, glaube ich, in Wuppertal bin ich mal aufgetreten, auf einer richtigen krassen Veranstaltung namens Stromkreis 2 oder sowas, und habe da eben die Ehre gehabt, ich glaube, zum zweiten Mal performen zu dürfen. Und dementsprechend kannte ich Jörg schon relativ lange. Der hat sich auch sofort gefreut, mich zu sehen, wo ich dann auch so dachte, wow, das ist voll super, und mich sofort irgendwie auch willkommen gefühlt. Der hat an dem Abend so ein bisschen aufgelegt. Das war ganz lustig. Nun ja, also ich bin da wirklich rein, und was mir sofort aufgefallen ist, war wirklich so der ja doch relativ geringe Altersdurchschnitt, der da irgendwie vorgeherrscht hat. Die Leute waren so wirklich, ja, Anfang, Mitte 20, und wenn man so das Thema Retro-Gaming ja, so ein bisschen im Kopf behält, dann hat man immer so diese etwas älteren, dicklichen Männer im besten Alter so vor sich, die schon auch so ein bisschen schütteres Haar bekommen haben und irgendwie mit ernster Miene hinter ihrem C64 sitzen. Das habe ich da so alles überhaupt nicht erlebt. Und wie gesagt, das war wirklich eine Veranstaltung von jungen Leuten, für junge Leute. Und ich war so wirklich im ersten Moment total geflasht. Wir haben dann, ich glaube noch, ich habe da echt keinen Namen für, wir haben noch den Merchandising-Menschen für Melted Moon kennengelernt. Melted Moon ist eine dreiköpfige Mannschaft von Gameboy-Musikern und er hat so ein bisschen das Merchandising betreut und hat mich dann also wirklich eingedeckt mit Aufklebern von allen möglichen Künstlern, Leute, die ich teilweise eben auch schon lange kenne, dann beispielsweise IRQ7, dann Gameboy habe ich da noch bekommen, dann irgendwie noch ein Melted Moon Sticker im Pokémon Look und so weiter und so fort. Das klebt jetzt inzwischen alles hinten an meinem Laptop. und der hat mich dann auch noch eingedeckt mit so kleinen Bügelperlenbildern und von so, ja, Retro Grafiken, also so Pac-Man-Geister und der Schlüssel aus Zelda war da, glaube ich, noch dabei und ein Pilz aus Mario und das eben mit diesen kleinen Bügelperlen gemacht, total niedlich. Und ich kannte das immer aus der Schule, dass man das halt so da drauf machen musste, damit Backpapier drüber und dann richtig bügeln. Und ich habe eigentlich meistens diese Steckdinger kaputt gemacht, weil ich einfach so lange gebügelt habe, bis alles geschmolzen war. Dementsprechend hatte ich an dieses Bügelzeugs auch jetzt nicht unbedingt so persönliche gute Erinnerung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass diese Schlüsselanhänger extrem genial sind, weil die haben auch so eine richtig schöne Pixeloptik, eben durch diese Bügelperlen. Den haben wir noch kennengelernt, der war auch den ganzen Abend, ich glaube bis kurz nach Mitternacht oder so, der war auf jeden Fall auch sehr, sehr lange da. Genau. Zuerst hat Jörg noch ein bisschen aufgelegt, ich glaube so bis gegen 10. Da waren noch etliche Verlosungen unterwegs und so weiter und so fort. Und dann haben wir dann Arsonic auf die Ebene, auf die Bühne besser gesagt, gestellt. Der war also auch noch ein totaler Newcomer, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch erst seit ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren dabei, überhaupt Chipmusik zu produzieren. Was ist denn heute los? Ich wollte Schluck trinken hier, ey. Hat dann also auch ein paar Tracks von seinem Gameboy gespielt, die auch so auch ganz schön ordentlich reingepumpt haben. Also der hat da ordentlichen Sound mit fabriziert. Ist noch Luft nach oben, aber das war schon alles sehr gut. Also ich habe mit dem Gameboy nicht so viel gearbeitet in den letzten Jahren und war ganz erstaunt, dass man damit also auch wirklich so krasse Sounds dann über eine Soundanlage tatsächlich jagen kann. Die umherstehende Menge war davon ein bisschen unbeeindruckt. Die haben halt weitergezockt. Zumindest war es jetzt nicht irgendwie so, dass die Leute sich davon gestört gefühlt haben, sondern die haben munter weitergezockt. Der Veranstalter und seine Freunde, die haben dann irgendwie noch ein bisschen abgedanced und abgehottet. Die hatten auf jeden Fall ihren Spaß. Und naja, das war irgendwie dann auch ein netter Abend. Danach hat dann Tronimal, also der Jörg, hat dann gespielt, auch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde lang. Und das war also auch wirklich total genial. Der ist also leistungsmäßig wirklich an seine Grenzen gegangen. Das war also wirklich total krass, also auch geschrien und gesungen und tolle Musik abgespielt. Ist eigentlich schade, dass wir das nicht aufgezeichnet haben, weil das wäre es wirklich wert gewesen. Bis dahin war es auch wirklich ein wunderschöner Abend. Ja, und dann war ich dann irgendwann dran, kurz vor Mitternacht oder irgendwie so gegen 11 oder sowas, habe ich mich dann dahingestellt, habe mich an meinen Laptop gestellt, habe auf die Play-Taste gedrückt, habe ein bisschen auf meinem Tablet rumgedrückt und naja gut, mit dem Tanzen war da schon nichts mehr, weil die allermeisten Leute wohl schon auch nach Hause gegangen waren. Das hatte sich also alles schon so ein bisschen reduziert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch ganz froh darum, dass dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf mir gelegen hat, weil so konnte ich einfach ein bisschen rumprobieren, gucken, was funktioniert und was nicht. Und ich fand es ganz lustig, dass ich irgendwann dann bemerkte, dass die Fotografin, die den ganzen Abend schon überall Fotos gemacht hatte, plötzlich so ein bisschen so vor diesem DJ-Pult rumtanzte und dann immer wieder Fotos vor mir schoss. Die sprach mich dann hinterher auch an, wo man denn meine Musik runterladen konnte und so weiter und so fort. Und naja, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass da dann noch Leute dabei waren, die sich durch meine Musik zumindest ein bisschen zum Tanzen animiert gefühlt haben. Was nehme ich von dem Abend mit? Nun ja, es war ein guter Einstieg. Wie gesagt, das war nach ich glaube, 4 Jahren der erste Auftritt wieder. Und natürlich muss ich noch dazulernen, aber das bekommt man halt eben aber auch nur durch Übung und durch tatsächliches Performen. Und dementsprechend, ich bin also tatsächlich gewillt, dieses Jahr das durchaus noch ein, zweimal zu wiederholen. So, ich habe jetzt tatsächlich geplant, das im Jahr Minimum zweimal zu machen und vielleicht mal zu gucken, ob sich dadurch nicht vielleicht sogar sowas Ähnliches wie, naja, ich will nicht davon leben wollen, so ist es nicht, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand freiwillig Geld dafür bezahlt, mir dabei zuzugucken, wie ich auf mein Laptop oder Gameboy oder auf mein Tablet starre und so ein bisschen Musik abfahre. Das kann ich mir nur mal am allerbesten Willen nicht vorstellen. Aber ich fände es mal interessant, zumindest zu sehen, wie auch so eine Partymenge tatsächlich auf die Musik reagiert, die ich in den letzten paar Jahren gemacht habe. Wie gesagt, viel davon ist ja verloren gegangen, aber so ein paar Sachen konnte ich ja dann auch reaktivieren. Und ich habe 2010 mit meiner Musik schon relativ gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da beim letzten Mal drüber geredet habe, aber wie ich 2010 in Wuppertal aufgetreten bin, da hatte ich, habe ich so eine Erinnerung, nämlich da war ein Mädel bei den Tänzern dabei, die tanzte da barfuß und hatte so eine 1,5 Liter Wasserpulle dabei und die hüpfte also wirklich wie verrückt zu meiner Musik über die Tanzfläche und das war einfach ein Gefühl so, also irgendwas stimmt da nicht, also wie kann das sein, dass andere Leute meine Musik so gut finden, dass sie sogar dazu tanzen und ja, das war schon ein interessantes Gefühl, also dass da irgendwie habe ich dann da schon was richtig gemacht. Jetzt muss ich halt einfach noch überlegen, wie das sich anfühlt, wenn ich tatsächlich mal wieder auf einer Tanzveranstaltung bin. Aber das sehen wir dann, wenn es mal wieder soweit ist. Also wie gesagt, das war also ein Ereignis im letzten Jahr noch, so am 28. Dezember, also kurz vor Neujahr noch, die auf jeden Fall total genial ausgegangen ist, komplett vorfallsfrei. Also ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin morgens auch wieder nach Hause gekommen. Es hatte zwischendurch geschneit. Die Stimmung war einfach schön. Und ich habe so wirklich festgestellt, als ich im Zug nach Hause gesessen habe, so, ich weiß es nicht. Also je weiter ich Richtung nach Hause kam, desto beschissener ging es mir eigentlich, weil... Ich weiß es nicht, ich mag meine Stadt nicht, in der ich wohne, aber das liegt auch einfach daran. Es ist einfach, ja, lassen wir das einfach mal bei sich bewenden, genau. Ja, wie gesagt, ist alles glatt gelaufen. Ich habe einen tollen Abend gehabt, noch ein paar Leute kennengelernt, die mir auch auf jeden Fall, ich habe irgendwie einen Comic- oder Videospielkünstler kennengelernt, einen Zeichner namens Arthur Fast. Ich muss das nochmal irgendwie recherchieren, aber mir wurde gesagt, er hätte irgendwas für World of Warcraft gemacht. Aber ich recherchiere das nochmal und verlinke im Zweifelsfall nochmal irgendwie seine Arbeit. Der hat den ganzen Abend da rumgemalt und total geniale Videospiel- und Comic-Charaktere gemalt, unter anderem irgendwie einen Druck da ausliegen gehabt. Also wenn ich die 15 Euro an dem Abend noch über gehabt hätte, dann hätte ich mir diesen Druck tatsächlich besorgt von Meerjungfraumann und Blaubarschbube. Aber in so einem richtig realistischen, so ein bisschen düsteren und derangierten Stil. Also richtig, richtig schön. Und der hat ein Buch auch gehabt, ein Comicheft mit dem Zombie, nee, warte, wie war das? Der Junkie immer platt oder irgendwie sowas. Das war eine Allegorie auf die Raupe Nimmersatt. genau. Und da habe ich also auch nicht reingeguckt, sondern habe mir das Cover angeguckt. Das war, wie gesagt, auch mit einem Zehner ein bisschen teuer. Das war einfach Geld, was ich so am Ende des Monats nicht mehr hatte, was ich da auch nicht mehr eingeplant habe. Ansonsten hätte ich bei dem sicherlich auch nochmal Geld ausgeben lassen, hätte mir von dem was zeichnen lassen. Da also noch jemanden sitzen zu haben, der sich da nochmal ein bisschen kreativ austobt. Es gab noch eine Podiumsdiskussion zum Thema E-Sports. Die habe ich nur so auf dem halben Ohr mitgehört. Und was ich mitbekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ja gut, das sind Sachen, die wurden schon vor 5 bis 10 Jahren diskutiert. Da wurde jetzt... zumindest in den Bereichen, die ich kennengelernt habe, nicht so viel Neues geboten. Aber ich fand einfach die Idee schön, da wirklich so ein Rundumpaket für Videospielinteressierte und Ähnliches dann eben auch zu geben. Und es passte alles wirklich insgesamt gut zusammen, eben auch diese 3 Künstler, die wir waren, eben als musikalische Untermalung dann da einzuladen. Und naja, ich bin zumindest nicht mit wesentlich weniger Geld nach Hause gekommen, wie ich angekommen war. Also ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe meine Fahrtkosten bezahlt bekommen und dementsprechend bin ich plus minus null ungefähr nach Hause gekommen und das war also wirklich dann auch tatsächlich mein Bestreben, da so wirklich wenigstens kostenneutral aus der ganzen Sache wieder rauszukommen und solange sich das für mich zumindest auf die Art rechnet oder vielleicht sogar nochmal 10er am Ende überbleibt. Warum nicht? Gut, aber das sollte zu dem Thema auch mal gewesen sein. Ich muss jetzt nochmal eben einen Schluck trinken und dann geht's gleich weiter mit meinem zweiten Thema. Ja, mein zweites Thema ist ein bisschen ein persönlicheres Thema. Und ich will gar nicht so sehr auf die Hintergründe eingehen, aber es ist ein Thema, über das ich hier einfach reden möchte und auch muss, denn es betrifft auch diesen Podcast ein bisschen und eben auch alle ja da herum oder rumherum liegenden Projekte, die also die ja die im Nerd Masterfeed, wie ich ihn gerne mal nenne, eben auch erscheinen. Und zwar ist es so, dass Max und ich das Projekt Nerd also den discordianischen Comic-Podcast Nerd, tatsächlich zum Ende 2014 auch wirklich eingestellt haben. Ich muss das einfach jetzt hier nochmal eben verlautbaren lassen, einfach damit das gesagt worden ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde gerne auf die Hintergründe eingehen, einfach damit ich mir das mal von der Seele labern kann. Es gehört hier aber einfach nicht hin. Und das ist so der Zwiespalt, in dem ich mich momentan befinde, weil da einfach im Hintergrund so viel Scheiße passiert ist, dass man da eigentlich mal drüber reden müsste. Kann ich aber nicht machen, wenn ich habe noch so ein bisschen, so einen kleinen Restfunken Anstand in mir. Ich kann einfach nur sagen, dass die Arbeit an Nerd wirklich scheiße und anstrengend und wirklich auch vom Anfang an wirklich nur stressig war. Ich will gar nicht das an irgendwem im Team irgendwie festmachen oder das irgendwie jetzt oder da irgendwie jetzt die Schuld irgendwem zuschieben, dem sie vielleicht gar nicht gehört, aber ich kann für mich einfach nur zurückhalten, dass diese anderthalb Jahre, die wir Nerd jetzt gemacht haben, und ich glaube im Februar sind es tatsächlich ungefähr anderthalb Jahre, die wir den Podcast und alles, was da dran hängt, eben tatsächlich veranstaltet haben. Ich kann einfach nur sagen, dass das einfach mega anstrengend und scheiße war, und zwar zu jeder Sendung. Jede Sendung war ein Kampf, jede Sendung war in irgendeiner Art und Weise auch Psychoterror für alle Beteiligten und war sicherlich nicht das, was man eine angenehme Arbeitsatmosphäre nennen könnte, sondern es war also wirklich, ich kann es einfach nur sagen, es war wirklich jedes Mal ein Kampf. Und trotz alledem war ich mit den Ergebnissen immer relativ zufrieden. Also ich hätte auch nichts ins Internet gestellt, was ich nicht auch hundertprozentig vertreten hätte für meine Seite. Und hatte aber dennoch immer noch das Gefühl, da war noch Luft nach oben. Also das wäre durchaus möglich gewesen, dieses Projekt noch weiter auszureizen und noch weiter an Grenzen zu gehen, diese Grenzen vielleicht auch zu überschreiten und Nerd nicht einfach nur zu einem Comic-Podcast zu machen, der ja, oder was es ja dann im Endeffekt auch gewesen ist, sondern Nerd auch wirklich zu was zu machen, was besonders ist. Ich denke schon, dass ich Nerd auch bis zuletzt immer von den anderen Comic-Podcasts unterschieden hat, die es in Deutschland sonst so gibt. Nerd war wild, Nerd war laut, Nerd war auch manchmal zügellos und geschmacklos und manchmal auch wirklich zotig und fragwürdig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat die Sendung irgendwo auch besonders gemacht. Einfach, dass Max und ich auf bestehende Konventionen geschissen haben und gesagt haben so, ja, entschuldigt mal, wir setzen uns einfach nicht zu dritt in die Küche und besprechen jetzt stumpf 2-3 Stunden Comics, sondern wir möchten auch andere Sachen machen. Wir möchten auch Dinge tun, die man in einem Comic-Podcast sonst vielleicht so nicht tut und vielleicht auch auf eine Art das tun, die vielleicht so nicht unbedingt, ja, ich will gar nicht von Angemessenheit reden, aber vielleicht auch einfach ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Und das kann dem Hörer gefallen haben, das kann dem Hörer auch nicht gefallen haben, wer weiß das schon. Aber insgesamt muss ich schon sagen, dass ich mit dem, wie Nerd sich im Vergleich zu anderen deutschsprachigen Comic-Podcasts positioniert hat, das war einfach was anderes. Also das war was ganz, ganz anderes. Und wie gesagt, wir haben uns nicht einfach nur irgendwie in eine Skype-Konferenz gesetzt und dann stumpf irgendwelche Sachen abgearbeitet, die wir da rumliegen hatten, sondern wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, so was sind für Themen gerade aktuell, haben auch tatsächlich das bei den allermeisten Comic-Fans unbeliebte Thema Superhelden-Comics angeschnitten. Also du wirst tatsächlich wahrscheinlich in den anderen deutschsprachigen Comic-Podcasts kaum wirklich so diesen klassischen Superhelden-Comic finden, wenn dann aber auch nur so in Ausnahmefällen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich die Comic-Podcaster wirklich darauf spezialisiert haben, wirklich den abgefahrensten, übelsten und speziellsten Scheiß vorzustellen, nur um irgendwie qualitativ was Tolles zu bieten. Aber manchmal ist auch eine Diskussion über den total generischen Superhelden-Comic einfach nötig, um auch die Leute abzudecken, die sich für sowas interessieren. Und Naja, und das war so meine Idee dann einfach, zu sagen, so, es gibt einfach diesen Superhelden-Comic-Podcast in Deutschland eigentlich nicht. Und das war eine Sache, der hatte so diese Nische, die wir damit einfach abgedeckt haben. Und ich war da eigentlich immer sehr happy drüber, dass wir das also tatsächlich mit Nerd, Nerd, Nerd auch machen konnten. Und hab immer auch versucht, die Themenvielfalt zumindest mit dem amerikanischen Comic-Markt dann eben auch abzudecken. Ich muss nochmal eben ein Schlückchen trinken. Also dieses Reden, hey, das macht aber auch den Mund echt trocken. Also das ist echt, ja. La la la la la, ist Ihr Mund mal trocken? Essen Sie einen Brocken? Hä? Ja, Wasser aus der Leitung. So, wo bin ich gewesen? Ich habe den Faden verloren. Ist ja auch egal. Also ich hätte das Format Nerd, Nerd, Nerd gerne noch weiter ausgereizt. Ich denke, wir hätten da durchaus noch mehr Möglichkeiten gehabt, als eben nur Comics und so ein bisschen Trickfilm, was wir noch gemacht haben. Ich hätte das gerne noch ausgereizt weiter in Richtung Videospiele. Das war ja auch der Plan, den ich mit Nerd, Nerd, Nerd damals 2012, als ich damals angefangen habe, Nerd, Nerd, Nerd zu starten, auch hatte, so eine Dreifaltigkeit zu produzieren. Deswegen heißt das Ganze hier auch Nerd, Nerd, Nerd, einfach weil man diese drei Bereiche haben sollte, Film, Serie und daneben Comics und Videospiele. Das war der instantane Plan, um das Projekt also wirklich erstmal an den Start zu bringen. Einzig und allein diese Comic-Sektion hat dann am Ende eben konzeptionell auch überlebt und ich bin da gar nicht so böse drum, weil, naja, gut, Comics sind einfach das Ding, mit dem ich mich dann in den letzten paar Jahren auch am intensivsten beschäftigt habe. Und das Thema Videospiele habe ich dann eben in meiner Arbeit für die Low-Tech 64 ganz gut abgehandelt. Wie geht's weiter? Was machen wir jetzt in den nächsten Monaten? Tobi und ich sind im Moment dabei, ein neues Format auf die Beine zu stellen, was nicht Nerd, Nerd, Nerd heißen wird. Ich kann da momentan noch nicht so viel zu sagen. Ich denke, wir werden Ende Februar eine sogenannte Nullnummer aufnehmen, werden das ganze Projekt erklären und dann an den Start bringen. Das heißt, solltet ihr euch für meine Stimme und für die von Tobi begeistern können, dann haltet mal die Augen und Ohren offen, wenn es dann tatsächlich weitergeht mit uns. Es wird eine neue Sendung werden, die eben kein Nerd, Nerd, Nerd ist. Es wird auch mit Comics in dem Sinne jetzt erstmal nichts zu tun haben. Ich denke aber, dass wir uns da ein relativ gutes Konzept ausgedacht haben. Ob das funktioniert oder nicht, wird dann aber auch erst die Nullnummer tatsächlich zeigen, ob wir beide da auch Spaß dran haben. Wir haben da heute tatsächlich Zeitpunkt der Aufnahme ist, was ist heute für ein Datum? Ich glaube der 13. Januar 2015. Wir haben uns da heute tatsächlich zum ersten Mal wirklich intensiv drüber unterhalten. Und wie das alles vonstatten geht, das sehen wir dann erst im Februar. Und weitere Pläne werden wir auch erst dann schmieden, wenn wir dieses eine Format tatsächlich dann am Laufen haben. Ob es eine Rückkehr gibt zum alten Format Nerd, Nerd, Nerd, das steht noch in den Sternen. Denn auch da werden Tobi und ich irgendwann mal eine Nullnummer aufnehmen, tatsächlich, und werden gucken, ob Tobi und ich dieses Projekt auch alleine reißen können. Aber das steht eben auch noch erst für, ich weiß es nicht, irgendwann dieses Frühjahr an. Und ob es dann tatsächlich einen Neustart von Nerd, Nerd, Nerd geben wird, ja gut, das weiß dann einfach kein Mensch. Genau, was aber definitiv so ist, euch erwarten noch Sendungen. Jetzt die nächsten Tage kommt das sogenannte Franzosen-Spezial, Spezial des Spezial El Français, kommt jetzt demnächst noch raus. Das ist eine 2-Stunden-Sendung über französische Filme und Comics, die Max und ich im letzten Jahr aufgenommen haben. Ich glaube an 4 Terminen tatsächlich, die wir gebraucht haben, um diesen Podcast fertigzustellen. Also den Podcast, der am längsten in Arbeit war. Und für den Februar könnt ihr euch freuen auf den sogenannten Discordianischen Konserven-Podcast, wo wir also einfach alles in die Waagschale werfen, was noch so an Restmaterial da war. Das ist eine Sendung, die also tatsächlich dem ursprünglichen Konzept von Nerd, Nerd, Nerd am ehesten noch entspricht. Das werdet ihr aber tatsächlich erst dann hören, wenn sie dann im Februar online ist. Und danach haltet einfach mal Augen und Ohren offen, wie es mit Nerd, Nerd, Nerd weitergeht. Ich denke mal, die ersten Informationen werdet ihr im März bekommen. unter der Seite http://nerdnerd.blogsport.eu und dort erfahrt ihr dann spätestens im März, wie es mit Nerd Nerd weitergeht und ja, vielleicht wird es auch einfach mal Zeit für einen Umzug, aber auch das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Genau, was aber unverändert bleiben wird, ist, dass es weiterhin auch im Februar und auch im März wahrscheinlich erstmal eine Sendung mit dem Nerd weiterhin monatlich geben wird. Sollte euch das Gelaber, was ich hier mache, noch interessieren, aber ich finde das eigentlich manchmal auch ganz interessant, das, was man gerade so macht, so ein bisschen auch zu verpodcasten. Genau. Dann habe ich noch ein Thema. Eigentlich hätte ich noch ein kurzes Thema anzusprechen. Ja, vielleicht schaffe ich das noch. Ja, ich denke mal, 4-5 Minuten habe ich noch. Wenn ich noch ein bisschen was rausschneide, dann sollte ich die halbe Stunde eigentlich auch nicht reißen. Ende 2014 ist ein Musiker gestorben und das hat mich also wirklich sehr getroffen, nämlich Udo Jürgens. Das ist ein Thema, über das ich wirklich sprechen möchte, weil normalerweise, wenn ein Prominenter stirbt, dann ist das zwar schade, besonders wenn das jemand gewesen ist, der einen das ganze Leben begleitet, aber es ist meistens nicht so, dass mich das jetzt großartig trifft. Bei einem der Beastie Boys hat mich das sehr getroffen, weil das eben auch eine Gruppe war, die mich sehr, sehr lange begleitet und auch sehr begeistert hat. Und als dann klar war, es würde keine neuen Beastie Boys Album mehr geben, da war mir dann also schon ein bisschen mulmig zumute. Das hat mich auch sehr getroffen, aber als dann tatsächlich Weihnachten rum die News kam, Udo Jürgens sei gestorben im Alter von stolzen 80 Jahren, das hat mich dann auch schon so ein bisschen getroffen und ich habe lange überlegt, woran das liegen könnte. Und dann ist mir eingefallen, naja gut, Udo Jürgens hat eben auch viele Titellieder für Zeichentrickserien beigesteuert und dementsprechend war das natürlich jemand, der mich dann auch in meiner Kindheit sehr stark begleitet hat. Also Serien wie Es war einmal der Weltraum, Es war einmal der Mensch, Tom und Jerry, also dieses vielen Danke für die Blumen, das ist eben auch Udo Jürgens und die ganzen Klassiker, aber bitte mit Sahne und oh mein Gott, ich war noch niemals auf Hawaii, bla bla bla bla bla. So, das sind einfach Dinge, so die das ist Schlager, das ist Chanson in Reinkultur, aber das ist intelligente Musik und ich habe Udo Jürgens nie als Schlagersänger wahrgenommen, auch wenn er das im Prinzip gewesen ist, aber für mich war das einfach wirklich gute Musik und ich finde es sehr schade, dass er weg ist, tatsächlich. Und wie gesagt, ich bin schon, naja, traurig darüber. Nur, er ist 80 Jahre alt geworden und ich denke, das ist ein Alter, naja gut, wo man auch daran denken sollte, aufzuhören. Kurioserweise habe ich dann zwischendurch im FZW in Dortmund an einem Regal gestanden, wo eben Flyer ausgelegt waren mit Veranstaltungen in und um Dortmund und da war eben auch nochmal die Deutschland-Tournee 2015 von Udo Jürgens ausgeschlagen. Natürlich hat er natürlich für 2015 noch eine Tournee geplant gehabt. Da hat natürlich auch kein Mensch mit gerechnet. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass er irgendwie lange krank war, sondern das war, glaube ich, Herzversagen, ist zusammengebrochen und dann eben gestorben. Ne? Da hat der Körper einfach mal gesagt, so, ja, nö, reicht jetzt mal so. Ne? Ist jetzt einfach mal gut gewesen. Und das klingt natürlich bitter, aber wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Und wie gesagt, ich fand es persönlich, also für mich, als Zeichentrick-Fan eben sehr schade, weil ich diese ganzen Lieder von Udo Jürgens halt immer noch im Kopf habe, also die, auch dieses 1000 Jahre sind ein Tag, ich glaube, das kam aus Es war einmal der Mensch, weißt du wie viel Sternlein stehlen, lalalala, dieses eben, ich verlinke das mal in die Shownotes, genau. Ja, das ist also wirklich so dieses, wenn jemand geht, den man eigentlich gar nicht persönlich kennt, ich habe ihn noch nie live gesehen, warum auch, aber ja, es ist irgendwie komisch, also es gibt so eine Zeit vor Udo Jürgens und es gibt so eine Zeit nach Udo Jürgens, der soll mehrere tausend Songs geschrieben und komponiert haben und man selber sitzt dann da und hat so, ja, vielleicht mal so 300 gemacht oder 400 und ist auf jeden Fall ein Künstler sondergleichen, der so auf jeden Fall kein zweites Mal auf dieser Welt existiert. Also Ruhe in Frieden, lieber Udo Jürgens, dein Vermächtnis wird weiterleben in endlosen Wiederholungen von Tom und Jerry Cartoons. Gut, das soll's für heute gewesen sein. Das sind so die Themen für den Januar 2015. Wir hören uns wahrscheinlich wieder Anfang Februar hören wir uns wahrscheinlich wieder. Ich war heute ein bisschen unsortiert, tut mir leid. Hören wir uns wahrscheinlich dann wieder, wenn die nächste Sendung mit dem Nerd ansteht. Mit etwas Glück findet ihr, also wenn ich es geschafft habe, das einzurichten, das ist immer so eine Zeitfrage, findet ihr diese Sendung mit dem Nerd inzwischen in einem eigenen Feed. Das kann ich aber noch nicht wirklich versprechen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das weiß ich erst, wenn ich wirklich dann anfange, die Sendung zu veröffentlichen. Ich hätte diese Würstchen nicht essen sollen. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Oh mein Gott. Ja, egal. Ich habe auch gerade die halbe Stunde längst überschritten. Ihr hört jetzt nochmal die nette Stimme, die euch sagt, dass ihr uns bitte Geld gebt. Ich wünsche euch einen schönen Januar. Wir hören uns wieder im Februar. Auf Wiedersauen. Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen.